ist kurz, der Tod ist lang. Doch ist mir vor dem Tod nicht bang. Wie aber lebt man, dass man wirklich lebt und sich nicht schon zu Lebzeit begräbt? Und sich nicht schon zu Lebzeit begräbt. Leben ist schwer, Tod ist leicht. Ach, dass die Kraft zum Leben reicht, die man sich schafft für den Weg und weg nicht ab und macht nicht vor dem Ende schon schlapp. Und macht nicht vor dem Ende schon schlapp. Schweigen ein, wollte ich nicht mehr am Leben sein. Leben ist meins, Tod ist seins. Leben für ihn, das wäre keins. Was aber macht man, dass es uns keiner stiehlt? Man sich nicht schon zu Lebzeiten fehlt. Man sich nicht schon zu Lebzeiten fehlt. Schweigen ein, wollte ich nicht mehr am Leben sein. Wollte ich nicht mehr am Leben sein.